Ein deutsches Märchen. Es war einmal ein Königreich, das von einem Prinzen regiert wurde, der Errol hieß. Aber der war kein gewöhnlicher Prinz. Oh nein, er war der perfekteste Prinz, den man sich vorstellen kann. Geistreich, clever, lustig, extrem hübsch. Ja, wirklich alles. Aber, wie wir wissen, ist niemand ganz perfekt. Und so hatte auch unser perfekter Prinz ein Geheimnis. Oh, mein W-U-N. Wunderschönes Gesicht. Wie ich dich vermisst habe. Oh je, ein Pickel. Ah, nein, nur der Spiegel. Ja, die größte Schwäche des Prinzen war sein Gesicht. Er war ganz vernarrt in sein Aussehen. Und so war Schönheit ihm auch bei anderen wichtig. Er mied Menschen, die er für nicht schön hielt. Dieser Raum ist so fantastisch. Vielleicht, weil ich mich auf allen Wänden spiegele. Wer ist da? Guten Abend, Eure Majestät. Ich bin gekommen, um zu sagen, dass Ihre Tante Ayla morgen zu ihrem Ball erscheint. Oh, ja! Mein königlicher Ball zur Feier meines... Tante Ayla? Warum kommt die? Majestät, sind Sie noch da? Oh, ja, bereite alles für Sie vor. Sehr gern. Oh, und wir haben auch Ihren Anzug fertig. Danke. Naja, zumindest sehe ich morgen gut aus. Tante Ayla ist so eine gemeine Frau. Morgen wird sie sehen, was für ein toller Prinz ich bin. In der nächsten Nacht kamen Noble aus dem ganzen Land zum Ball des Prinzen, feierten, tanzten und amüsierten sich. In seinem Zimmer machte sich der Prinz fertig. Er trug seinen Anzug und sah noch schöner als je zuvor. Oh mein Gott! Ich sehe großartig aus! Der Anzug lässt mein Gesicht wirklich gut wirken. Was ist mit unserem Prinzen passiert? Fühlt er sich vielleicht unwohl? Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber dem Prinzen war ganz und gar nicht unwohl. Er war im Zimmer geblieben und bewunderte sein Spiegelbild. Vielleicht sollten wir ihn holen. Wo ist mein Neffe? Ich habe seine königliche Hoheit nirgend gesehen. Oh, gnädige Frau. Wir werden gleich den Prinzen aus seinem Zimmer holen. Oh, mach dir keine Sorgen. Lass mich das machen. Ich würde meinen geliebten Neffen gerne wiedersehen. Tante Ayla war eigentlich keine gemeine Person. Aber sie wusste alles über Errols Angewohnheiten und war nicht zufrieden mit seiner Eitelkeit. Und habe ich schon erwähnt, sie war eine Hexe. Ich habe das beste Haar in der ganzen... Errol! Ah, schaust du schon wieder nur in den Spiegel? Tante Ayla, was machst du denn hier? Nun, du bist nicht heruntergekommen, um uns zu begrüßen, was sehr respektlos ist. Das ist dein Geburtstag. Ja, das weiß ich. Ich hatte nur, noch zu tun. Sie schaute den Spiegel an, den Errol festhielt. Dieser verdammte Spiegel! Sehr gut. Lass mich dir dein Geburtstagsgeschenk geben, da du Spiegel und Schönheit so sehr liebst. Hier. Sie verzauberte Errol und als er seine Augen öffnete, fand er sich im Spiegel gefangen. Was? Wo bin ich? Nein! Lass mich raus! Nein! Erst musst du lernen, dich nicht mehr so sehr selbst zu bewundern. So ein Unsinn! Ich werde meine Wachen anrufen, um dich zu verhaften. Oh, natürlich. Hier! Jetzt kannst du über nichts mehr reden, was das Fürstentum oder den Fluch betrifft. Nicht einmal meinen Namen. Du wirst nur der Mann im Spiegel sein. Warum hast du... Und dann noch. Damit das Königreich seinen schönen Prinzen nicht vermisst. Damit kommst du nicht durch, Tante. Ei, lalala. Ich lache. Du lachst. Wir alle lachen. Tschüss, tschüss jetzt, mein süßer Neffe. Und damit fand sich der arme Errol statt in seinem Palast im Haus einer armen Familie wieder. Dort fand eine Frau den Spiegel. Wer hat diesen Spiegel hierher gelegt? Wie wundervoll! Oh Gott sei Dank! Jemand, der mich retten kann! Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Aber die Frau konnte nur ihr eigenes Spiegelbild sehen. Sie sah nicht den armen Prinzen, der im Spiegel steckte und laut schrie. Die Frau hatte einen kleinen Jungen und er arbeitete hart, damit ein wenig Geld ins Haus kam. Mama, ich habe heute etwas Geld. Wann gehst du zum Markt und kaufst Essen für uns? Oh, gleich, mein Lieber. Ich sehe wirklich hübsch aus. Die Vögel sollten Lieder über mich zwitschern. Alberne Frau, dein Sohn hat Hunger und du kümmerst dich überhaupt nicht um ihn. Aber sie konnte ihn nicht hören. Der Prinz aber sah den armen kleinen Jungen, der traurig mit dem Einkaufskorb aus dem Haus ging. Das ging tagelang so, bis der kleine Junge sich ärgerte. Mutter mag dich zu sehr. Ich sollte dich loswerden, sonst wird sie nie arbeiten. Er nahm den Spiegel, als seine Mutter nicht daheim war, und warf ihn aus dem Fenster. Dort schlich ein fürchterlicher Dieb herum. Er sah den Spiegel und hob ihn auf. Ja, was jetzt? So ein hübscher Spiegel für einen Typen wie mich. Mich, den größten Dieb der Welt. Ein Dieb? Warum kann ich nicht in die Hände einer schönen Prinzessin fallen? Der Dieb nahm den Spiegel mit, wohin er auch ging, und so sah Errol den ganzen Tag über die schrecklichen Dinge, die er tat. Wer ist der größte Dieb der Welt? Ich, das bin ich. Du bist nicht großartig, du bist nur ein gemeiner Dieb. Aber eines Tages, als der Dieb wegrannte, bemerkte er nicht, dass er den Spiegel fallen ließ. Ein kleiner Junge kam und hob ihn auf. Oh, was für ein schöner Spiegel. Er scheint ein bisschen staubig zu sein. Ich werde ihn mit nach Hause nehmen und reinigen. Also ging der kleine Junge nach Hause und machte den Spiegel sauber. Oh, da sehe ich mein... Halt! Das ist gar nicht mein Gesicht. Hey, Junge! Kannst du mich hören? Oh, wer... Was? Oh, du kannst mich also hören, aber wie... Wer bist du? Bist du ein Zauberspiegel? Nein, ich bin ein Ja, ich bin ein Zauberspiegel. Wow, kannst du mir ein Eis zaubern? Nein. Dann ein neues Hemd? Nein. Wie bist du dann ein Zauberspiegel? Ich kann sprechen, oder? Der Junge fand das nicht wirklich toll, aber er lächelte höflich in Richtung des Spiegels. Wie kannst du lachen, auch wenn dein Gesicht voller Schmutz und Staub ist? Oh, das! Das kommt, weil ich einem alten Mann geholfen habe, sein Dach zu fegen. Das ist nur Staub. Ich bin glücklich, dass ich jemandem helfen konnte. Errol war beeindruckt von der Antwort des kleinen Jungen. Denn obwohl er ein freundlicher Prinz war, schätzte er doch sein Aussehen mehr als alles andere. Du bist jetzt mein Freund. Also werde ich dich überall hin mitnehmen. Oh, da habe ich Glück. Im Laufe der Zeit bemerkte der Prinz, wie nett und freundlich der Junge war. Oma, Oma, hier! Dieses Brot ist für Sie. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Oh, vielen Dank, mein Junge. Warum hast du das gemacht? Du hast nicht einmal genug für dich. Und dennoch gibst du es dieser seltsam aussehenden Frau? Ich meine, sie kann doch für sich selbst arbeiten gehen. Sag nicht, dass sie komisch aussieht. Ihr Herz ist schön. Und das reicht doch. Sie gibt ihr ganzes Geld für Essen aus und verschenkt es dann an die anderen armen Leute in der Stadt. Am Ende bleibt ihr selbst nichts übrig. Der Prinz schwieg, nachdem er das gehört hatte. Er schaute immer nur auf das Äußere der Leute. Aber jetzt begann er, mehr von ihren inneren Schönheit zu sehen, weil er viel Zeit mit dem Jungen verbrachte. In dieser Nacht, als der Junge tief und fest schlief, fühlte sich Prinz Erol sehr schlecht dafür, wie er gewesen war. Ich schäme mich so. Ich habe immer nur auf äußere Schönheit geachtet und die Menschen gemieden, die ich fälschlicherweise für hässlich hielt. Jeder ist schön, egal wie er aussieht. In diesem Moment fiel der Prinz aus dem Spiegel. Er hatte seine Fehler erkannt und war jetzt frei vom Fluch der Tante. Ich bin frei. Ich kann jetzt nach Hause gehen. Er lächelte, als er den Jungen schlafen sah und ging los. Bald erreichte er seinen Palast. Oh, Eure Hoheit, aber ich sah Sie gerade zu Bett gehen. Was? Nein, ich habe beschlossen, draußen einen Spaziergang zu machen. Sogar Lippenstift sieht auf dem Gesicht dieses Mannes gut aus. Tante Ayla, ich bin wieder da. Oh mein Gott, so früh? Ich dachte, ich könnte etwas mehr Zeit damit verbringen, dieses Königreich zu regieren. Oh nein, wirst du nicht. Ich habe meine Lektion gut gelernt, also danke. Würdest du jetzt bitte wieder du selbst sein? Ich mag mich wirklich nicht mit Lippenstift sehen. Völlig überraschend, dass du das sagst. Sie verwandelte sich wieder in sich selbst und der Prinz seufzte erleichtert. Es gibt nur eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Wie konnte der Junge mich hören? Vielleicht, weil die beiden anderen Leute sich selbst zu wichtig nahmen. Der kleine Junge kümmerte sich jedoch so sehr um andere, dass er deine Stimme gleich hörte. Na dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Tante Ayla. Ja, das macht Sinn. Warte, woher wusste sie das? Der Prinz begann nun, sein Königreich viel besser zu regieren. Er bedankte sich herzlich bei dem Jungen, der sich sehr, sehr freute. Der Prinz hatte sich seiner schlechten Angewohnheit entledigt und lächelte jetzt, wenn er in den Spiegel blickte, direkt von Herzen.